in die zweite Stunde mit Stefanie Lottermoser mit dem zweiten aktuellen Paul McCartney-Track Come On To Me. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look before you turned away. Now I don't see the point resisting your temptation. Did you call? Die Rolling Stones sind ja auch unterwegs und ebenso alt und auch noch fit. Jürgen Walter, Uli Schwinge hat's geschrieben, Gisela Steinecker den Text verfasst, sie ist noch älter. Das Land, das man nicht kennt. Vielleicht gibt's woanders viel schönere Länder, da flechten die Sterne nachts silberne Bänder. Ein dunkles Cello ist das Land, das man nicht kennt. man zu Hause ist, erwacht der Morgen nüchtern. Da sind die Mädchen laut und andere zu schüchtern. Man muss mit dummen und gescheiten Leuten streiten. Da kann man manchmal kaum den besten Freund ertragen. Vielleicht ein Leben lang das eine Wort nicht sagen. Man muss die engen Jahreszeiten selber weiten. Das schönste Lied kommt aus dem Land, das man nicht kennt. Das schönste Lied kommt aus dem Land, das man nicht kennt. Vielleicht wiegt woanders, was sein muss, viel leichter. Vielleicht ist woanders das Glück schon erreichter. Die erste Liebe ist das Land, das man nicht kennt. Die erste Liebe ist das Land, das man nicht kennt. Da bist du irgendwer, der passt zu Süd und Nord, aber genauso gut zu unbekannten Fjorden. Da bleibt die Liebe ohne Alter, schöner Falter. Nach Meer und Bergen schmeckt das Land, das man nicht kennt. Nach Meer und Bergen schmeckt das Land, das man nicht kennt. Vielleicht greift Begierde kein Wind mehr, kein Rauer. Vielleicht sind die Küsse woanders von Dauer. Wie große Liebe ist das Land und unbekannt. Wie große Liebe ist das Land und unbekannt. Das Land, das man nicht kennt. Jürgen Walter auf Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Und das ist ein Karussell, meine 30 Minuten nonstop. 30 Minuten nonstop Marabu. Marabu mit Marcel Fischer. Lange schon hier und krieg sie trotzdem nicht satt, weil sie so viel zu geben hat. Nicht zu steif und auch nicht zu bunt, in sich rund, ein Traumgrund. Ehrlich inspiriert, menschlich optimiert, man kann es fühlen, dass hier alles friedlich passiert. Ein Knotenpunkt, der die Welt zusammenführt. Wer das nicht glaubt, muss es selber sehen. Den lade ich ein, hier eine Runde zu drehen. Es fühlt sich so an, wie auf Wolken zu gehen. In ihrem Schutz in die Zukunft zu sehen. Geboren, erlebt, bewegt, gelebt, durch Optionen auch oft überlegt, ob man geht. Auch wer Freiheit verehrt, den der Zufall herführt, wird länger bleiben, berührt, von einer Stadt verführt. Und sie lebt, pulsiert, sie fließt, Waldlegenden nicht vergisst, auch die neuen begießt, nicht nur stolz drauf ist, weil hier Kunst entsprießt. Auch sei erwähnt, dass der Punker den Banker grüßt. Und im Sinn ihrer Art sei der Name bewahrt. Findet's raus, wir hatten Bach wie nur Mozart. Wer das nicht glaubt, muss es selber sehen. Den lade ich ein, hier eine Runde zu drehen. Es fühlt sich so an, wie auf Wolken zu gehen. In ihrem Schutz in die Zukunft zu sehen. Hallo, hier ist Pipo Deinert und ihr hört meine aktuelle Single Sommerregen featuring Diane Weidmann, und posthum spielt mein Onkel Werner Deinert Trompete. Informiert euch mal über ihn, er hat ganz tolle Sachen in den 50er und 60er Jahren gemacht. Sommerregen fällt, mach die Augen auf Cranking out the hits from the top. Radio Marabu. Schau uns an, die ganze Nacht. Retro, Retro, Retro. Die 50er, 60er, 70er, 80er, 90er, das neue Jahrtausend. Golden Oldies. In die 80er Jahre, Heinz Strunk macht Musik. Fraktus 1983, Affe sucht Liebe. Yesterplay. Halt. Marabou! blood is spilling over, crashing on the ground. I can't see what's around me, but soon I'll come around. My faith is in the balance of a million tiny words, so I return to silence. And if I see a sign in the sky tonight, no one's gonna tell me it's a trick of the light. May never come, but I'm willing to wait. What can I say? I'm a man of the faith. And there's an ocean in my body, and there's a river in my soul, and I'm crying. It's time that I let go of things I can't control. This path that I've taken is the only one I know. Well, I've come so far to get here, and I've got so far to go. So I'll take what I can get in matters of the soul. And if I see a sign in the sky tonight, no one's gonna tell me it's a trick of the light. May never come, but I'm willing to wait. What can I say? I'm a man of the faith. And there's an ocean in my body, and there's a river in my soul. Villagers. Dann wollen wir mal aus Australien, Rolling Blackouts, Coastal Fever, Fraktur davor, Spliff, Pivo Deinert, Karussell, Jürgen Walter, Paul McCartney, viel Deutsches und gleich Stefanie Lottermoser aus Bayern. Am 30. Juni geht's nicht ins Freibad, sondern zum Radiotag nach Hilden. Radio Day 2018. Ab 12 Uhr trifft sich dort die alternative Radioszene Europas. Ehrengast ist unter anderem Ad Roland, der nicht nur von Hilversum 3 bekannt ist, sondern auch als Berater deutscher Privatradios wie RSH. Radio Schleswig-Holstein. Ein weiterer Schwerpunkt ist Radio Mi Amigo. Auf dem Podium diskutieren Wim de Groot und Ferry Eden. Der Eintritt beträgt 12 Euro. Alle weiteren Infos auf offshoreradio.de. Hi, ich bin Ferry Eden. Und natürlich bin ich auch wieder dabei beim Radiotag in Hilden. Nordlitter für Radio Marabu. Aus spektrum.de. Programmierte Gesellschaft, programmierte Bürger. Angefangen hatte es scheinbar harmlos. Schon seit einiger Zeit bieten uns Suchmaschinen und Empfehlungsplattformen personalisierte Vorschläge zu Produkten und Dienstleistungen an. Diese beruhen auf persönlichen und Metadaten, welche aus früheren Suchanfragen, Konsum- und Bewegungsverhalten sowie dem sozialen Umfeld gewonnen werden. Die Identität des Nutzers ist zwar offiziell geschützt, lässt sich aber leicht ermitteln. Heute wissen Algorithmen, was wir tun, was wir denken und wie wir uns fühlen. Vielleicht sogar besser als unsere Freunde und unsere Familie, ja als wir selbst. Oft sind die unterbreiteten Vorschläge so passgenau, dass sich die resultierenden Entscheidungen wie unsere eigenen anfühlen, obwohl sie fremde Entscheidungen sind. Tatsächlich werden wir auf diese Weise immer mehr ferngesteuert. Je mehr man über uns weiß, desto unwahrscheinlicher werden freie Willensentscheidungen mit offenem Ausgang. Lord Little's Magic Music Box, produziert für Radio Marabu. radiomarabu.de. Hallo, hier ist Ronny Weiland und ihr hört Radio Marabu. Die Stimme der Extraklasse mit aktuellen Tourterminen. 22. September in Wildau, 23. Oktober Cottbus, 25. Oktober Leipzig und 1. November Brandenburg. 2. November Besko und 3. November Finsterwalde. Weißt du, wohin die Träume allen fliehen? Am 10. November in Burgstedt, am 16. November in Quedlinburg und am 16. Januar 2019 in Bernau, in der Stadthalle. Mehr Informationen showexpresskönnern.de. Ronny Weiland. 2018 mit Radio Marabu. Wir steigen ein in die zweite Hälfte des Interviews mit Stefanie Lottermoser und wir spielen nochmal Flip It. Hallo, hier ist Stefanie Lottermoser und ihr hört Marcel Fischer auf Radio Marabu. Flip It, instrumental, Stefanie Lottermoser. Zu Gast, live oder Studio, was liegt dir mehr? Ach, eigentlich beides. Das hat beides seine Reize. Im Studio ist es natürlich ein bisschen wie, wenn man in so einen Vergrößerungsspiegel schaut. Manchmal spielt man was ein und es fühlt sich gut an und dann hört man es aber ab und denkt sich, ah, das war doch nicht so, wie ich es wollte. Und Live-Spielen lebt natürlich schon auch sehr durch die Energie, die dann quasi an dem Abend in der Band ist, die im Publikum ist, und das befruchtet sich ja so ein bisschen gegenseitig. Deswegen, ich mag das beides sehr gerne, aber es sind einfach unterschiedliche Situationen. Was bietest du live? Wie lange spielt ihr? Wir spielen normalerweise 2 Sets, 2x50 Minuten. Bei Festivals ist es manchmal ein längeres Set von 70 Minuten, genau. Nur eigene Stücke und auch Coversongs. Wir hatten gerade schon mal über Coversongs gesprochen, jetzt muss ich aber hier an der Linie bleiben. Also wir haben schon immer mal wieder ein paar Covers im Programm. Ich habe auch auf meinem letzten Album auf dem Paris Songbook war zum Beispiel ein Cover von Somebody That I Used To Know von Gautier mit drauf. Und das, meine Musik ist ja der Popmusik jetzt nicht so fern. Und ich mache das immer wieder ganz gerne, dass ich mir Popstücke suche, die irgendwie in mein Programm passen, die ich ein bisschen umarrangiere für die Band. Deswegen so ein paar Covers haben wir schon immer dabei. Und ein Pop-Klassiker ist auf dem aktuellen Album drauf von Sly and the Family Stone. Everyday People. Thank you. Everyday People, die Oldie-Freunde kennen es. Was macht ein gutes Cover aus? Ein gutes Cover macht, finde ich, aus, dass schon so die Originalität von dem Song bewahrt bleibt, man es aber trotzdem schafft, den so sich zu eigen zu machen, dass es auch für einen selbst irgendwie authentisch klingt. Kennst du Coverversionen, die du ganz toll findest, wo du sagen würdest, die würde ich jetzt mal so empfehlen? So, wie das immer so ist, wenn man spontan... Dann mache ich mal eine, da kannst du so lange überlegen. Eine meiner absoluten Lieblings-Cover-Version ist M. Ward mit Let's Dance. Der hat von David Bowie Let's Dance genommen und hat den Song praktisch zerstückelt. Er hat den, eigentlich ist ja Let's Dance die Refrain, also die Strophe ist eigentlich die Melodie. Und der Refrain ist das abgehackt und das hat er genau auseinandergenommen. M. Ward wäre jetzt ein Cover. Jetzt frage ich dich nochmal. Also da ist mir jetzt zum Beispiel eingefallen, um auch bei einem Jazzkünstler zu bleiben, Jamie Cullum hat mal Please Don't Stop the Music von Rihanna aufgenommen. Klasse Mann, Jamie Cullum, geil. Ja, das gefällt mir ziemlich gut. Und dann gibt es auch von einer amerikanischen Band namens Lake Street Dive, die haben I Want You Back von den Jackson 5 aufgenommen. Das fand ich auch ziemlich gut. Das werde ich vielleicht mal raussuchen und dann in der Sendung mitspielen. Jamie Cullum fällt mir auch wunderbar auf. The Wind Cries Mary, die Jimi Hendrix Nummer. Ja. Sehr, sehr geil gewesen. Okay, dann waren wir bei den Coverversionen. Wenn jemand was von dir covern sollte, was würdest du anbieten und von dem Cover erwarten? Oh, das fände ich ganz toll, wenn es jemand machen würde. Also, weil ich spannend fände, wer das macht und was er draus macht. Ich würde einfach erwarten, dass jemand irgendwie natürlich den Song gut behandelt, in Anführungszeichen, aber natürlich das, was dabei rauskommt, was einfach dann auch von dem neuen Interpreten quasi was Eigenes mit reinbringt, das fände ich total spannend. Und so Remix-Geschichten, wie offen wärst du da? Ach, da bin ich auch offen. Ich arbeite ja auch manchmal mit DJs, also ich mache schon manchmal auch so ein bisschen elektronischere Musik. Und da, also da hat man ja heutzutage alle Möglichkeiten. Also deswegen, das kann auch sein, dass da demnächst mal was kommt, weil ich auch mit ein paar DJs in Kontakt bin und da mal sehen, also da bin ich sehr offen dafür. Dann spielen wir jetzt nochmal ein Originalstück vom Album. Dann nehmen wir doch Your Own Sweet Way. Speak low, shout loud. Look up and reach high. Time flies and stuff and by. Move in, move in and break out. Speak low, speak low. Auf Radio Marabu, Stefanie Lottermoser. Zu This Time, da haben wir vorhin schon gespielt, diese Nummer. Gibt es auch einen Videoclip? Wie wichtig sind dir Videoclips? Ach, es ist natürlich einfach noch eine andere mediale Darstellungsform. Und gerade heute in Zeiten von Facebook und YouTube ist das natürlich auch was, was man, finde ich, anbieten muss. Und natürlich wollen viele, viele Zuhörer auch sehen, wie die Künstler ausschauen. Und deswegen spielt es einfach auch eine Rolle. Und auch, es ist natürlich auch ein Anreiz, vielleicht Leute dazu zu bekommen, auf ein Konzert zu gehen, wenn sie den Künstler auch nicht nur hören, sondern auch sehen. Deswegen. Im Fernsehen ist es natürlich schwer, mit Musikvideos reinzukommen mittlerweile. Ja, auch gerade, ich meine, auf MTV und Viva gibt es das natürlich. Aber jetzt mit Jazzvideos ist es, würde ich meinen, fast unmöglich. In den 80er Jahren waren ja die Videos manchmal fast bedeutender als die Songs. Ne? Und heute sind natürlich dann die Budgets auch entsprechend knapper. Ne? Also man muss da wahrscheinlich straffer kalkulieren. Ja, insgesamt auch Albumproduktionen kosten ja heute meistens nicht mehr so viel wie früher. Einfach natürlich, weil sich der Markt verändert hat. Es werden nicht mehr so viele Alben verkauft, sondern viel mehr gestreamt. Dadurch hat sich natürlich die Einnahmeseite auch stark verändert. Und deswegen wird natürlich auf der anderen Seite dann auch gespart. Du siehst, wir kämpfen uns heran an den fiskalischen Teil des Interviews, an den letzten. Die aktuelle Scheibe ist nämlich über Motor rausgekommen. Da ist schon alles ein bisschen größer, etwas professioneller. Da gibt es auch eine professionelle Radiopromotion. Ich kannte deinen Namen vorher, aber noch nicht die vorherigen Platten. Also so bin ich jetzt zum Beispiel auch in den Genuss des Albums gekommen. Sind das alles Vorteile oder gibt es da auch Nachteile? Was kannst du dazu sagen? Also ich bin tatsächlich mit Motor Music sehr zufrieden, weil die sehr transparent sind für mich. Also ich weiß genau irgendwie, was passiert. Die stellen mir verschiedene Möglichkeiten, irgendwie mit wem ich arbeiten möchte. Die haben auch im PR-Bereich mir sowohl für Print-PR als auch für Radio-PR verschiedene Agenten vorgeschlagen und ich habe mit denen gesprochen, weil da muss natürlich auch die Chemie stimmen und es sollte natürlich auch jemand die Radio-PR machen, der die Musik selber gut findet, dann auch so nach außen trägt. Deswegen bin ich mit denen wirklich, wie es bis jetzt gelaufen ist, sehr, sehr zufrieden. Wie geht's weiter? Wir spielen Konzerte jetzt natürlich erstmal, das ist jetzt gerade das Wichtigste. So pressemäßig kam ja jetzt relativ viel auch am Anfang, um das Album anzukündigen. Und jetzt schauen wir einfach, wie wir das möglichst nachhaltig nutzen können und halt weiter drauf aufbauen. Und das Booking läuft relativ weit ja auch im Voraus. Auch Veranstalter buchen ja von 2 Monaten bis 1,5 Jahre im Voraus. Also deswegen hat man da relativ viel Spielraum und ich hoffe einfach, dass so gut, wie sich es bis jetzt entwickelt hat, dass es so weitergeht und versuche da alles dafür zu machen. Und eben, wie gesagt, mit der Plattenfirma bin ich sehr zufrieden. Wir hoffen auch, dass das nächste Album dann vielleicht wieder über Motor rausgeht. Ja, mal schauen. Also mal schauen, was sich ergibt irgendwie. Zumindest steht es dann überall und das ist heute durchaus wichtig, weil viele Platten sich dann im Internet zusammenzusuchen. Also das weiß ich eben auch, also als Radiomensch bekomme ich also bestimmt 3 bis 4, vielleicht sogar 5-mal so viel, was ich überhaupt spielen könnte. Und ich spiele schon viel Neues jede Woche, also es ist auf jeden Fall ein Stress. Träume, Wünsche, Frage an mich? Also ich bin tatsächlich sehr, sehr glücklich mit dem, wie es gerade läuft mit dem Album und dass ich überhaupt in der Situation bin, dass ich mit meiner eigenen Musik quasi meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Und wünsche mir einfach, dass es sich so weiterentwickelt, wie es bisher die letzten Jahre war und dass ich das weitermachen kann, weil ich finde, dass das ein sehr großes Geschenk ist, eben mit meiner eigenen Musik auf der Bühne zu stehen und so viele andere Sachen drumherum. Also ich meine, ich wünsche mir natürlich, dass ich gesund bleibe und diese normalen Sachen, aber ich bin da tatsächlich sehr, sehr zufrieden, wie es ist. Fried wäre auch ganz gut, aber das brauchen wir natürlich. Jetzt spielen wir noch ein Stück vom Album, ein letztes, welches du auswählen darfst. Ein letztes Stück nehmen wir noch, dann würde ich den Reflection Song nehmen. Over Stefan Lattermusa und ihr hört Marcel Fischer auf Radio Marabu. He likes women in the nowhere and its color is gray blue and you take the color of the world around you so my color is gray blue. Feel so restless out of order. So dizzy in the blue, and I see the world around me starts to shiver. Let me shiver here with you. Colors and I take you there. I will always.